Nummer 2. Sie hören eine Ansage auf Ihrem Anrufbeantworter. Hier ist die Sprechstundenhilfe Regina Töppert von der Arztpraxis Dr. Krüger. Sie haben am Mittwoch, also morgen, einen Termin bei uns. Aber leider ist Dr. Krüger krank geworden und wird diese Woche nicht mehr in die Praxis kommen. Bitte rufen Sie uns an, damit wir einen neuen Termin vereinbaren können. Wenn Sie ganz dringend einen Arzt brauchen, können Sie zu Frau Dr. Mertens in die Holzgasse 4 gehen. Sie vertritt Dr. Krüger in dieser Woche. Ihre Telefonnummer ist 069 433 94 78 und Ihre Handynummer 0171 65 77 89. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Auf Wiederhören.